Ein armer Wanderer muss immer weiterziehen und sieht im Wandern nur die Rosen, die am Wege blühen. Ein armer Wanderer hat auch ein Herz im Leib und sehnt sich nach dem einen süßen Wörtchen bleibt. Schenkt ihm niemand ein klein bisschen Liebe, schenkt ihm niemand ein klein bisschen Glück. Ein armer Wanderbursch muss immer weiterziehen, darf nicht die Rosen pflücken, die am Weg erblühen. Ein armer Wanderer muss immer weiterziehen und sie will wandern, nur die Rosen, die am Weg erblühen. Ein armer Wanderer hat auch ein Herz im Reich und sehnt sich nach dem einen süßen Wörtchen gleich. Schenkt ihm niemand ein klein bisschen Liebe, schenkt ihm niemand ein klein. Muss immer weiterziehen, darf nicht die Rosen pflücken, die am Weg erblühen.